نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم meine lieben Schwestern. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wir fangen heute also dann mit der Lektion 13 an und befinden uns immer noch in Sura Yusuf, die schönste der Geschichten, die schönste der Erzählungen. Und wir befinden uns immer noch an der Stelle, an der Yusuf a.s. Spricht und er sagt: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma ubarwi'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt. Allahu Akbar. Ja, der Mensch ist ja schwach. Und hier spricht ein Mensch, der nicht Schwäche bewiesen hat, sondern Stärke bewiesen hat. Und trotzdem sagt er, dass der Mensch ist von seiner Erschaffung her schwach. Und keiner kann für sich Reinlichkeit oder frei sein von Sünden, von Sündhaftigkeit behaupten. Das behaupte ich über mich nicht. Denn wahrlich, die Seele gebietet ja fürwahr mit Nachdruck das Böse. Außer, und Allah möge uns alle zu dieser Ausnahme gehören lassen, außer dass mein Herr sich erbarmt. Mein Herr ist allvergebend und barmherzig. Und der König sagte: Bringt ihn zu mir. Also von diesem einen Ereignis, er deutete ja den Traum und half auch direkt, dass er deutete nicht nur den Traum, sondern sagte ja dann auch, dass in dieser Hungerszeit, wie man verfahren sollte, er bot eine Lösung an, obwohl er selber noch im Gefängnis war, ohne eine Bedingung vorauszuschicken, gab er direkt auch Hilfestellung. Und der König erkannte sofort, das hier ist ein besonderer Mann. Und er sagte: Bringt ihn zu mir, ich will ihn mir selbst vorbehalten, also ich werde ihm eine besondere Stellung geben. Und so schafft Allah also hier die Umstände für Yusuf a.s., indem er diesem König diese Erkenntnis gibt. Und Yusuf a.s. kommt vom Gefängnis direkt nicht nur raus in die Freiheit, sondern an eine solch hohe Position und hohe Stellung. Und der König, als er dann Yusuf a.s. zu ihm kommt, falamma kallamahu, und der König dann mit ihm spricht, qala, dann spricht der König, innaka al-yawma ladayna makinun amin, und er sagte: Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Schaut mal wieder, wie viel Lob und wie viel positive und lobenswerte Attribute Yusuf a.s. hier wieder zu hören bekommt. Du bist bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Yusuf a.s. erwidert daraufhin, er sagte: Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Schaut mal, wie Yusuf a.s. jetzt hier die Möglichkeit hat, selber auch zu wählen und selber vorzuschlagen. Ja, wo war, erinnert euch nochmal an diese Situation, wo er von sich selber Verleumdungen abweisen musste und die Wahrheit selber nicht darlegen konnte, weil er keiner geglaubt hat, weil die Mittel ihm fehlten, und wie sich jetzt hier die Wahrheit selbst bewiesen hat. Und er jetzt durch diese Beweiskraft der Wahrheit diese Möglichkeit hat, selber zu sagen, das setze mich da und da in diesem Aufgabenbereich ein, denn ich habe das Wissen und die Fähigkeiten, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich kann helfen in dieser schweren Zeit. Ja, das zeigt uns auch, dass man Aufgaben, Positionen, Verantwortlichkeiten sollte man dann übernehmen oder auch anstreben, wenn man die Qualifikationen dafür hat, wenn man die Fähigkeiten dazu hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und so hat unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch immer, so ist er auch immer verfahren, dass er den Menschen Aufgaben übergeben hat, in denen er die Fähigkeit, die Qualifikation, das Gelingen, die Möglichkeit, dass diese Aufgabe auch gelingen würde, mit Allahs Hilfe natürlich, aber die Voraussetzungen waren in den Menschen vorhanden. Die Beispiele sind unzählige. Ja, uns genügt jetzt hier diese Aya, dass ich habe Kenntnisse darüber und ich werde ein Hüter sein, ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Also ich kann das, ich weiß, wie das geht, und ich werde dieser Aufgabe, so gut es geht, gerecht werden. So verliehen wir Yusuf a.s. eine feste Stellung im Land, so, dass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah möge uns alle zu den Muhsinin, zu den Gutestuenden gehören lassen. Denn deren Lohn, verspricht Allah hier, deren Lohn geht nicht verloren. Auch wenn er nicht direkt kommt und Allah erstmal prüft oder Umstände schafft, die man vielleicht selber die Weisheit darin nicht sofort erkennt, aber Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Ja, wie wir jetzt also erfahren, wie Yusuf a.s. nicht nur Freiheit, sondern auch Autorität, eine feste Stellung im Land verliehen bekommen hat. Ja, also wie schnell sich manchmal im Leben Umstände ändern können und alles liegt letztlich allein in der Hand Allahs. Und trotzdem, nach all dem, was Yusuf a.s. in dieser Welt jetzt bekommen hat, Freiheit, Stellung, Autorität, ja, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Also egal, wie viel man letztlich in diesem Leben, im Diesseits erhält, was auch gut sein kann. Das war eine Belohnung. Allah bezeichnet das als Belohnung für die Gutestuenden, was er im Diesseits schon Yusuf a.s. hat erwerben lassen an Stellung im Lande, an Ehre, an Freiheit und all diese Gnaden und Gaben von Allah. Aber letztlich, egal wie viel wir in diesem Leben, im Diesseits erwerben und an Gaben und Gnaden bekommen, letztlich ist dennoch besser das, was im Jenseits für die Gutestuenden vorbereitet ist. Was ist dann passiert? Und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Was ist nämlich passiert? Als die Hungersnot und die Hungerzeit ausbrach, dann betraf sie natürlich nicht nur Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder. Und genauso wurden dann auch Jakub a.s. und sein Stamm, seine Kinder und die Familien, wurden auch von dieser Hungerszeit betroffen. Und man erfuhr dann also, dass die Leute in Ägypten, die scheinen vorgesorgt zu haben, dort gibt es noch Getreide. Und von nah und fern kamen Leute in Karawanen und in kleinen Gruppen angereist und kauften, manche auch erbaten, Getreide von dem Lande Ägypten. Und so kamen dann also auch die Brüder Yusuf a.s. Sie kamen eigentlich, um Getreide zu kaufen. Und Allah sagt, sie erkannten ihn nicht, aber er erkannte sie. Ja, weil natürlich nach so langer Zeit und den kleinen Jungen, den sie in einen Brunnen geworfen hatten, von dem sie höchstens dachten, dass eine Karawane wird ihn mitgenommen haben und er wird jetzt das Leben eines Knechtes verbringen oder vielleicht hat Allah ihm sogar schon das Leben genommen. Ja, das, wenn man jemanden so aus den Augen, aus dem Sinn, sie haben ihn halt im wahrsten Sinne des Wortes, weggeworfen. Allah möge uns bewahren. Und sie dachten dann nicht mal im weitesten Sinne daran, dass nun derjenige, der vor ihnen steht und die Macht darüber hat, ihnen Getreide und somit das Überleben zu geben oder nicht, dass dieser der sein könnte, den sie vor so langer Zeit auf solch eine verbrecherische Art behandelt hatten. Ja, aber er erkannte sie. Deswegen, wir lernen auch daraus, wenn uns mal passieren sollte, dass jemand uns weghaben will, unterdrückt, unsere Rechte nimmt, dann sollen wir nicht zu lange betrübt sein und die Geduld soll uns immer Hoffnung geben. Das Aushalten, das Ausharren soll uns immer die Hoffnung geben, denn wenn die innere Mühe und Aufrichtigkeit da ist, dann wird sicherlich die Gelegenheit kommen und Allah verspricht das, dass man aus diesem Trübsal auch herauswachsen kann. Eine Gelegenheit, wo man die andere Stellung einnehmen kann. Ja, und Allah gibt und verteilt, wem er will und wann er will und das sind Allahs Autorität, an der wir keinen Teil haben. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, also ihnen Getreide geliefert hatte, sagte er, Yusuf a.s., bringt mir einen Halbbruder von euch, väterlicherseits. Sie hatten sich nämlich unterhalten und er fragte sie, habt ihr noch mehr Geschwister? Es war nämlich auch so, in manchen Auslegungen heißt es auch, dass man natürlich so viel Getreide bekam, wie groß die Familie war. Mehr Recht hatte man nicht. Und sie hatten halt erzählt, dass es noch einen Bruder zu Hause gäbe. Und deswegen sagt Yusuf hier a.s. Unter diesem Vorwand, das bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits, das ist der Bruder Benjamin, sein Yusuf a.s. jüngerer Bruder. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Ich der beste Gastgeber bin. Ja, seht ihr nicht, wie gut ich euch behandle. Und das ist hier kein Eigenlob, sondern er erwähnt hier diese Eigenschaften, damit er mit den Brüdern auf eine vertrauliche Basis sprechen kann. Er schafft hier eine Vertrauensbeziehung. Genauso wie er vor dem König auch schon erwähnt hatte, dass ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Warum hat er das gemacht? nicht um Eigenlob. Ein Prophet ist fern davon, sich zu rühmen oder sich selbst zu loben. Das ist eine verwerfliche Eigenschaft. Aber wenn es notwendig ist, dass man weiß, wer welche Eigenschaften, Qualifikationen, Qualitäten besitzt, dann kann man auch ruhig mal sagen, dass, ja, ich habe das und das gelernt, ich kann das und das am besten. Hier, wenn jemand möchte, ich kann da und da helfen. Das und das kann ich übernehmen. Für diese und diese Aufgabe kann ich Verantwortung übernehmen, und das ist dann im Sinne der Arbeit, im Sinne des Allgemeinwohls. Und in diesem Sinne spricht auch Yusuf a.s. hier, das seht ihr denn nicht. Also er schafft Vertrauen, er schafft die Voraussetzung, dass diese Brüder mit dem jüngeren Bruder, den er natürlich sehr gern sehen wollte, wieder begegnen wollte, dass sie mit diesem jüngeren Bruder auch zurückkommen würden. Und das zeigt uns auch wieder die Weisheit. Die Weisheit ist ja, dass man nicht nur Wissen hat, sondern dass man auch weiß, an welcher Stelle, an welchem Ort, an welchem Zeitpunkt man welches Wissen einsetzt, wann man schweigt und wann man spricht. Hier an Yusuf a.s. hätte er jetzt oder auch vor dem König geschwiegen und nicht gesagt, was er gut kann, über welche Dinge er Kenntnisse verfügt, dann hätte er vielleicht an einen falschen Ort wäre er vielleicht eingesetzt worden. Und das ist dann nicht im Sinne des Allgemeinwohls und auch nicht im Sinne der richtigen Ausübung einer Arbeit. Stellt euch vor, die Situation, wenn ein Notfall ist und jemand ruft, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Arzt, und der Arzt steht in der Menge und sagt, na, ich bin bescheiden, ich kann jetzt nicht vor allen sagen, dass ich Arzt bin, dass ich so viel studiert habe und so viel gelernt habe. Ja, das wäre einfach falsch. Ja, und in solchen Extrembeispielen wird uns das auch dann klar, dass, ja, stimmt, hier wäre das vielleicht nicht so angebracht, zu schweigen. Und wenn aber keiner wissen will, was wir eigentlich alles können und wer wir sind, dann hören wir gar nicht mehr auf zu reden, um unsere Biografien und unsere Lebensläufe in die Menge zu werfen und die Menschen damit zu, ob sie nun wollen oder nicht, zu bereichern mit diesem Wissen. Ja, also das ist auch ein bisschen das richtige Maß zu finden, zu wissen, wann, was, an welchem Zeitpunkt gesagt werden soll. Ja, das heißt, wenn man so etwas kann und die Möglichkeit besteht, dass das auch gebraucht wird, dann kann man ruhig vorkommen und anbieten, wenn es denn so ist, dass man das auch wirklich, dass man das wirklich kann. Und Yusuf a.s. sagt nochmal nachdrücklich, weil er möchte wirklich seinen Bruder gerne sehen, dass wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr. Also dann gibt es kein Getreide, kein zusätzliches Maß Getreide mehr, und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Warum sollt ihr dann nicht mehr in meine Nähe kommen? Weil, wenn ihr den Bruder nicht mitbringt, dann heißt das dann, ihr habt vielleicht gelogen, ihr habt gar keinen Bruder und ihr nehmt einfach so, ohne das Recht zu haben, ein extra Maß an Getreide mit. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen. Also wir versuchen auf jeden Fall, ihn mitzubringen und den Vater zu überzeugen, dass er ihn mit uns mitschicken soll. Und wir werden es bestimmt tun. Yusuf a.s., um noch mehr die Umstände zu schaffen, dass Benjamin auf jeden Fall kommt, tut jetzt noch etwas Zusätzliches. Er sagt, und er sagte zu seinem Burschen, also seinem Knecht, seinem Diener, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck. Also das, was sie bezahlt hatten, um Getreide zu bekommen, diese Bezahlung, diese Tauschware, nimmt das und tut es wieder in ihr Gepäck zurück, so dass sie es wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf dass sie wiederkommen mögen. Ja, also deswegen hat er das getan, damit sie auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ja, manchmal muss man im Leben auch lang vorausplanen. Das Ergebnis stellt sich nicht sofort ein. Und das ist auch ein Zeichen von den geduldigen Menschen. Ja, er lässt sie jetzt erstmal ziehen. Er sagt nicht, nee, ich bin Yusuf und schick einen Bruder los, der soll dann meine Eltern und Benjamin holen. Sondern er plant im vorausschauend. Und das auch dafür braucht man viel Geduld. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagten sie, oh, unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Allah ist besser als Behütender und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Schaut mal, ein Mensch, der so geprüft worden ist, er hat seinen Sohn verloren und er macht sich Sorge um seinen nächsten Sohn, und das ist ein großes Maß an Leid, was Yaqub a.s. erfahren hat, und das noch durch die eigene Familie. Und trotzdem, über welche Eigenschaft Allah spricht er hier? Und Allah, er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Subhanallah. Und als sie ihre Sachen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben worden war. Ja, Yusuf a.s. hatte nämlich Ihsan gemacht. Ja, Yusuf a.s. ist Muhsin, der auf die beste Art und Weise, schönste Art und Weise Handelnde. Und die schönste Art und Weise ist, dass man jemanden noch mehr gibt, als er eigentlich verdient. Weil jemanden das Recht zurückgeben, das macht jeder. Das ist Durchschnittsverhalten. Aber er hat hier Ihsan gemacht, er hat ihm das wieder zurückgegeben, was eigentlich sein Recht gewesen wäre, zu behalten. Sie sagten, O unser Vater, was begehren wir mehr? Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Ja, also das ist doch alles nur gut für uns. Jetzt musst du auf jeden Fall den Bruder mit uns schicken. Schau mal, uns passiert doch nur Gutes über Gutes. Er sagte, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt. Es sei denn, ihr werdet umringt. Also es sei denn, ihr könnt selber nicht zurück, dann ist es was anderes. Aber wenn ihr in der Lage seid, versprecht mir, schwört einen Eid vor Allah, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen. Und er sagte, O meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs, auf ihn verlasse ich mich und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Ja, ihr sollt also nicht zusammen alle 11 Brüder in ein Tor und somit unnötig Aufmerksamkeit erregen. Manche Ausleger von in Tafsir, Koranausleger, sagen auch, dass Jakub a.s. mit diesem Ratschlag diese 11 Brüder, die natürlich zusammen eine Schar, eine ja, großgewachsene, starke Gruppe von Männern, ja, die ziehen unnötige Blicke, unnötige Aufmerksamkeit auf sich und vielleicht kann dann auch ein böser Blick auf euch fallen. Darüber werden wir noch sprechen, inshallah, der böse Blick und die Wahrhaftigkeit über den bösen Blick und der Schaden, der dadurch entstehen kann. Er wollte ihn, die seine Kinder auf jeden Fall schützen vor einem Schaden. Und er sagt dann aber auch nach dem Ratschlag, dass ich rate euch zwar, aber letztlich passiert das, was Allah für euch geschrieben hat. Und über das Urteil Allahs habe ich keine Macht. Ja, und das ist hier ein sehr schönes Zusammenspiel von wahrem Gottvertrauen, Tawakkul, dass man plant und letztlich sich aber dann auf Allah verlässt. Und man weiß, dass das, was Allah will, dass das letztlich passieren wird. Und unsere Rede ist leider oft, das hört nur auf mich, mein Rat ist es, und meine Devise, der müsst ihr alle folgen und dann werdet ihr erfolgreich sein. Und das ist alles schön und gut, aber letztlich planen, das Beste tun, aufs Äußerste bemühen und dann das Ergebnis Allah überlassen. Das ist die ausgewogene Art von Tawakkul oder die richtige Art und Weise von Tawakkul, von Vertrauen in Allah. Was hier auch auffällt, wie Jakub a.s. sehr väterlich, sehr besorgt, sehr mild und liebenswürdig, die umsorgt und die noch beratschlägt, die ihm eigentlich übel mitgespielt haben. Und das ist ja auch eine Großherzigkeit, die hier erstmal nur angedeutet wird. Wir werden später auch sehen, wie er für sie um Vergebung bittet, wie Yusuf a.s. sie behandeln wird und wie viel Gutes daraus auch entstehen wird. Und Allah möge uns auch allen diese Großherzigkeit schenken, die mit Iman eigentlich kommen sollte, Großherzigkeit vergeben können, übersehen können, nochmal eine Chance geben können anderen, so wie wir auch gerne wollen, dass man uns immer wieder eine neue Chance, Gelegenheit, Möglichkeit bietet. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah nichts nützen. Also er hatte zwar geraten, sie hatten es auch umgesetzt, diesen Ratschlag, sind durch verschiedene Tore rein, aber letztlich hat es ihnen nichts genützt. Es war nur ein Bedürfnis in der Seele Jakubs, das er damit erfüllte. Also er hatte sich Sorgen gemacht und er wollte diesen Ratschlag geben und er hat sich selber damit ein bisschen beruhigt und er besaß fürwahr Wissen, weil wir es ihm gelehrt hatten. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Ja, aber wenn dann nach all der Planung und Gottvertrauen trotzdem etwas nicht so passiert, wie wir es gerne möchten, dann ist auch darin eine Weisheit Allahs. Aber die meisten Menschen wissen das nicht. Deswegen bitten wir Allah, dass, ja Rabb, wenn etwas passiert, was ich nicht mag oder nicht verstehe oder nicht auszuhalten vermag, dann, oh mein Herr, gib mir das Verständnis und das Vermögen, die Weisheit darin zu erkennen und die Kraft, es trotzdem durchzustehen. Ja, weil mit dem Wissen über die Weisheit erwächst dann auch die Kraft, etwas auszuhalten oder auf etwas auszuharren. Als sie bei Yusuf a.s. eintraten, zog er seinen Bruder zu sich. Er sagte: Gewiss, ich bin dein Bruder. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Er selber verzagt nicht, obwohl er selber das meiste durchgemacht hat, und er lehrt seinen jüngeren Bruder auch dasselbe. Ja, weil Menschen sind traurig oder oft traurig oder viele Anlässe der Trauer sind bei Menschen wegen anderen Menschen. Ja, man tut so viel, die sind nicht mit uns zufrieden oder der und der unterdrückt mich oder der und der versteht mich nicht oder ich werde von dem und dem nicht anerkannt oder nicht gewürdigt, wie auch immer. Was passiert dann? Wir fangen auch diese Menschen, die uns übel mitspielen, wir fangen auch an, sie übel zu behandeln. Und dann kriegen diese natürlich noch mehr Gelegenheit zu sprechen, das siehst du. Jetzt kommt sein wahres Inneres raus. Ja, diese Frömmigkeitsummantelung, die ist ganz schnell abgefallen. Und jetzt schau mal, wie der schimpft und wie der schamlos spricht und wie der üble Nachrede macht und all die Dinge, die man leider dann tut, aus diesem Rächen heraus oder aus diesem wie du mir, so ich dir Einstellung heraus. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Was sagt Yusuf a.s. hier? وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sei nicht betrübt über das, was sie getan haben. Ja, weil die Menschen ändern sich mit den Zeiten. Was kümmert uns das? Ja, was macht es uns aus, wenn wir uns allein auf Allah verlassen? Ja, wie ist das oft leider mit Menschen? Nicht mit, ja, aber das passiert den meisten von uns, dass wenn wir Gutes tun, dann wird es beneidet, Hasad entsteht. Wenn es uns schlecht geht, wird man vielleicht allein gelassen von vielen. Ja, und das sind die Schwächen der Menschen. So sind wir auch oft mit anderen. Es gilt also, sich von dem Egoismus der Schwächen der Menschen nicht einzingeln zu lassen, nur darin gefangen zu bleiben, nur noch das zu sehen, sondern darüber zu steigen, darüber zu stehen und Allahs werden. Sich ihm nähern. So kommt man Allah näher. Wenn man immer nur niedrig bleibt, in den Niedrigkeiten der menschlichen Handlungen gefangen bleibt und sich nur damit beschäftigt, dann wird man sich Allahs nicht nähern. Und deswegen sagt Yusuf a.s. mir, vergiss das, was sie getan haben. Sei nicht mehr traurig darüber. Sei darüber nicht mehr traurig. Ja, und er setzt sich nicht hin und sagt, weißt du noch, was sie mir angetan haben? Und wie ist es dir ergangen? Erzähl du mal, was haben sie dir alles angetan? Ja, weil wo wäre der Nutzen in solch einer Rede? Da wäre kein Nutzen darin. Und Allah würde man sich schon gar nicht nähern. Gewiss, ich bin dein Bruder, so sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Subhanallah. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus, ihr da von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe. Da gibt es verschiedene Auslegungen, ob Yusuf a.s. Er hat das ein Trinkgefäß in das Gepäck gesteckt, ob das jetzt ein Geschenk war oder ob er das absichtlich geplant hat, dass man dann nach dem Gefäß des Königs suchen würde und dann das passieren würde, was dann passiert ist. Darauf kommen wir gleich. Ja, da gibt es verschiedene Auslegungen. Die andere Auslegung wäre, er hat das als Geschenk eingesteckt, nicht als Planung. Und zufällig zur selben Zeit ging aber auch ein Gefäß vom König verloren. Allahu alam, die Konsequenz wird letztlich aber dieselbe sein. Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten, was vermisst ihr? Ja, also sie wollten gerade mit dem Getreide, alles schön und gut und wollten gerade losfahren und auf einmal diese Meldung, dass nein, jemand hat gestohlen, bleibt hier. Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürge. Sie sagten, bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften und wir sind keine Diebe. Sie sagten, was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Sie, die Brüder, sagten, die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den Ungerechten. In der Religion Ibrahim a.s., in seiner Scharia, in seiner Gesetzgebung, die natürlich dann auch die Gesetzgebung von Ja'qub a.s. und seinen Kindern war, war das Gesetz, dass ein Dieb, ein überführter Dieb, wo die Beweise klar liegen, natürlich nach gerechtem Urteil, dass ein Dieb Sklave dessen bleiben muss oder wird, von dem er gestohlen hat. Und somit haben sie also aus eigenem Mund vorausgegeben schon, wie die Strafe sein wird. Und somit ist nämlich dann was passiert? Dass Benjamin, der geliebte Bruder Yusuf a.s., somit dann bei Yusuf a.s. bleiben konnte. Ja, und das war zwar ein schmerzlicher Weg, klar, Dieb und eine Verurteilung, aber das war zu dem Zeitpunkt der beste Weg, der einfach möglich war, um dann später auch die ganze Familie dorthin zu holen. Er begann zu suchen in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte er es aus dem Behälter seines Bruders hervor. Behälter, also diese Tasche, in der das drin war. Von Benjamin kam dann was also heraus? Das Gefäß, der Kelch, den Yusuf a.s. dort rein hat legen lassen. So führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Ja, sonst gab es also keinen, die Gesetzmäßigkeiten waren nicht so, dass Benjamin, ohne dass alles aufgeflogen wäre, hätte bei seinem Bruder Yusuf bleiben können. Und das war also eine List von Allah, wie Allah manchmal Umstände schafft, um seinen Dienern etwas zukommen zu lassen, was er ihnen zu geben beschlossen hat. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Und über jeden, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Subhanallah. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Über jeden Wissenden ist einer, der noch mehr weiß. Und über jedem, der noch mehr weiß, ist jemand, der noch mehr weiß. Und über jedem, der am allermeisten weiß, ist der, der am allermeisten weiß. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Menschen, der Wissen ist im Vergleich zu Allahs Wissen wie nichts. Ja, und dann das Wissen der Unwissenden, die meinen zu wissen, zu denen wir alle mehr oder weniger gehören. Wir stochern ein bisschen rum, haben hier und da ein paar Sätze gelernt und denken damit, wir hätten schon das große Bild vor Augen. Und das ist wirklich etwas, was wir uns immer wieder eingestehen müssen, damit wir nicht Fehler machen, damit wir nicht falsche Informationen verbreiten, dass wir wirklich, wirklich, wir haben kein Wissen. Wir haben kein Wissen, wir tauschen ein paar Informationen aus. Das, was wir gelernt haben, ist gut und richtig und wir geben das weiter, aber wir lernen nicht wirklich. Das wäre ungerecht denen gegenüber, die wirklich lernen, die wirklich studieren, die wirklich stundenlang sich widmen und Jahre verbringen, Jahrzehnte verbringen, ihr Leben verbringen, um das Wissen über die Religion Allahs zu erwerben. Sie sagten, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder vor ihm schon zuvor gestohlen. Ja, und das war in ihrem Verständnis, in ihrer Wahrnehmung irgendwas, was Yusuf a.s. mal als Kind gemacht hatte, was so nicht stimmte. Und sie sagen das jetzt einfach so, dass ja, um sich selber davon freizusprechen, dass ja, er hatte mal einen Bruder, also wir haben nichts damit zu tun, aber sein Bruder, weil die anderen Brüder waren ja Halbbrüder zu Yusuf und Benjamin, ja, und sein Vollbruder, da war ja auch schon so. Und vor Yusuf a.s. sprechen sie so. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Ja, wieder genügt Yusuf a.s., dass in sein Gesicht eine Verleumdung gesprochen wird, aber es genügt ihm wieder, dass Allah ja die Wahrheit kennt. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Ja, und in der Auslegung heißt es, das sagte er so zu sich selbst. Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Schaut mal, wie sie jetzt zum ersten Mal nach all den Jahren gezwungen sind, zuzugeben, dass Yusuf a.s., ihr Bruder, zu den Muhsinin, zu den Gutestuenden gehört. Und wie sie auch zum ersten Mal nach all der Zeit der Starrköpfigkeit oder Überheblichkeit gegenüber Yusuf a.s., zum ersten Mal ihm als Bittsteller begegnen und ihn bitten, dass bitte erfüll uns diesen und diesen Wunsch, weil unser Vater ist ein Greis und wie die Zeiten sich also, subhanallah, ändern können. Er sagte, Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ja, und wir sehen hier, wie auch langsam sich Reue und auch Zugeben von etwas, was man getan hat, einstellt bei ihnen. Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Also er will gar nicht mehr zurück zum Vater. Er sagt, nee, ich bleib hier, weil wir haben doch Vater versprochen und irgendwas muss ich jetzt tun und ich werde hierbleiben, geht ihr schon mal zurück. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, o unser Vater, dein Sohn hat gestohlen und wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Fragt die Stadt, in der wir waren und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. Ja, also jetzt verweisen sie auf die Beweise, jetzt sind sie wirklich wahrhaftig und deswegen geben sie auch Beweise. Wie reagiert Jakub a.s.? Das ist der zweite große Schlag, von dem wir jetzt hier erfahren. Wieder ein Sohn verloren, wieder, und das ist ja, wenn man eine Wunde schon hat und dieselbe Wunde nochmal aufgerissen wird und nochmal frisch neu zugefügt wird, das tut dann umso mehr weh. Wie reagiert Jakub a.s.? Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben. Fasabrun Jamil. Aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und dieses vielleicht, asa im Arabischen, wenn es für Allah gebraucht wird, heißt es auch bestimmt. Also wir können auch übersetzen, bestimmt wird Allah sie mir alle wiederbringen. Ja, wie Jakub a.s. hier Hoffnung hat. Er hat die Hoffnung, dass alle zu mir zurückkommen. Bestimmt wird Allah sie mir alle zurückgeben. Der Älteste, der zurückgeblieben ist, Yusuf, der verloren ging, Benjamin, der in die Knechtschaft geraten ist. Solch eine Nachricht zu erfahren. Der erste Sohn ist schon verloren. Und verloren gehen macht einen unruhiger, als wenn jemand verstirbt. Ja, weil man weiß ja gar nicht, was aus dem geworden ist. Der zweite ist in der Knechtschaft, der dritte ist auch in der Ferne geblieben, kommt gar nicht mehr zurück. Und trotzdem solch eine große Hoffnung. Das ist wahres Gottvertrauen. Weil er weiß ja, dass der Herr, der alles bestimmt und der die Kontrolle über alles hat, ist ja letztlich Allah. Und er kann ja tun, was ihm gefällt. Und das ist positives Denken. Ja, Allah hat alles auf die beste Art erschaffen. So heißt es im Koran. Allah hat alles auf die beste und schönste Art erschaffen. Auf der Erde sind mehr Dinge nützlich als unnütz. Mehr Dinge sind erlaubt als verboten sind. Ja, also an Allahs Rahma verzweifeln nur die, die den Glauben verloren haben. Und Verzweiflung ist eine Eigenschaft von Shaitan. Und der Mensch soll niemals verzweifeln. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Und auch, dass Jakub a.s. hier am Ende der Ayah die Eigenschaft Allahs allweise erwähnt und damit auch sagt, dass auch hierin, auch wenn es mich betrübt, auch wenn es für mich schwer ist, auch wenn, gleich wird beschrieben, wie sehr er weinen wird, er spürt die Trauer und das steht nicht im Widerspruch, weil Trauer ist auch eine menschliche Eigenschaft und eine natürliche Sache und auch Zeichen von Barmherzigkeit und trotzdem sagt er, auch hierin wird es eine Weisheit Allahs geben, denn er ist der Allweise. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, also er kehrt sich von den Menschen ab, von seiner Familie und kehrt sich dann wem also zu? Allah, und er macht Dua und beklagt seine Trauer bei Allah und er sagte, oh mein Kummer um Yusuf. Ja, die neue Wunde hat die alte Wunde wieder frisch aufgefrischt und seine Augen wurden weiß vor Trauer. Also er weinte so viel, dass er erblindete und so hielt er seinen Kummer zurück. Ja, also er ließ ihn nicht raus. Sabrun Jamil wird auch so ausgelegt, dass man so Geduld hat, dass Umstehende nicht merken, dass du von einem Schicksalsschlag getroffen bist. Die schönste Geduld, das schönste Ausharren und das Betrübnis nur vor Allah zu beklagen. Aber wir sehen, die Trauer war so groß, dass seine Augen weiß wurden, also er erblindete. Das ist ein unglaublich großes Beispiel von Geduld, aber trotzdem Menschlichkeit. Weil manche auch... Das habe ich auch schon oft erlebt oder gehört von Menschen, dass sie unter Geduld verstehen, dass man ein bisschen wie eine Maschine wird. Ja, dass man gar nicht mehr weint und dass man nicht zu lang traurig ist und ja, ein bisschen auch die Barmherzigkeit verliert. Das ist nicht mit Geduld gemeint. Geduld ist, dass man sich vor allem zurückhält, was Allah missfällt, von allem zurückhält, was Allah nicht, was Allah verboten hat, wie ja eine Art und Weise, Trauer zu bezeugen, die außerhalb der Gesetzmäßigkeiten des Islam steht. Darauf kommen wir inshallah noch. Hier wollen wir bei dem Beispiel Jakub a.s. bleiben. Sie sagten, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusuf zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder zu denen gehörst, die umkommen. Also die Trauer um Yusuf wird dich noch umbringen. Wir erzählen dir jetzt von Benjamin und du redest wieder von Yusuf a.s. Und wir sehen hier auch wieder, wie grob die Familie auch mit Jakub a.s. wieder umgeht. Das ist auch... eine Art und Weise, wie Yusuf a.s. zum Beispiel mit seinen Eltern nicht umgegangen war und auch, wenn werden wir gleich sehen, auch nicht umgehen wird. Und auch nochmal diese Sache, dass in der Aya davor, er kehrte sich von ihnen ab und sagte, oh mein Kummer um Yusuf. Dieses sich abkehren, er kehrte sich von ihnen ab und kehrte sich zu Allah hin und klagt vor Allah über den Kummer Yusufs. Er weint nicht vor den Menschen. Natürlich haben sie ihn auch mal weinen sehen, deswegen sagen sie ja bei Allah, du bist immer noch so betrübt und das wird dich noch, bis du umkommst. Ja, aber weint nicht zu viel vor anderen Menschen. Sucht nicht zu viel Mitleid vor den Menschen. Ist ja bei manchen vielleicht auch so, dass man Aufmerksamkeit sucht durch das Mitleid erheischen oder suchen bei den Menschen. Ja, wir Menschen sind so, wir wollen eigentlich die anderen lächeln sehen. Die meisten von uns sind so. Das heißt nicht, dass wir kein Mitleid haben sollen oder dass man nicht mal vor jemanden weint, aber dass man das so zur Regel macht oder darauf vertraut oder auch böse ist, wenn Menschen das nicht immer wieder auch voll und ganz ernst nehmen können oder nicht voll und ganz helfen können. Ja, unsere Natur ist so, wir wollen andere lächelnd sehen. Wenn wir jemanden immer wieder weinend sehen oder weinende Gesichter sehen, dann haben wir schnell genug voneinander. Und das ist wirklich nur Allah allein, dem es nie zu viel wird, wenn wir uns immer wieder und ständig und nochmal immer wieder und immer wieder zu ihm wenden und vor ihm unsere Trauer beklagen. Nur Allah ist es, dem das nie zu viel wird. Im Gegenteil, jedes sich ihm hinwenden, sich zu ihm wenden, ist eine gottesdienstliche Handlung und die wird auch noch belohnt. Und auch, dass Jakub a.s. so sehr weinte, in unserer modernen Zeit würden wir das heute vielleicht nicht mehr sagen oder wir können es nicht mehr sagen, ohne dass es vielleicht diskutiert wird, aber in den alten Zeiten, aus der Zeit, in der die Geschichte Jakub a.s. auf jeden Fall spielt, war das Weinen eines Mannes schon etwas anderes als das Weinen einer Frau. Ja, damals konnte man noch sagen, dass Frauen weinen ja eher, aber wenn Männer weinen, dann ist das schon eine größere Sache. Ja, und deswegen, er weinte so sehr, wahuwa kadhim, er schluckte seinen Kummer, und das ist auch eine besondere Eigenschaft, den Kummer zu schlucken, nicht nach außen hinzutragen, das, was ich eben schon erwähnt habe, ihn nur vor Allah vorzutragen. Und er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. Ja, das ist hier eigentlich schon, können wir sagen, Trauermanagement, dass man nicht immer wieder vor allen klagt, weil es ist auch oft so, dass natürlich gibt es auch einen Verarbeitungsprozess, dass man vielleicht mal mit jemandem darüber redet, aber dies immer wieder vor allen vortragen und nochmal frisch machen, das ist nicht unbedingt etwas, was den Menschen weiterhilft, das zu verarbeiten, das zu vergessen. Ja, das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier auch nicht einfach so oberflächlich besprechen können. Wir lassen jetzt einfach mal so stehen, dass er das sagt, dass ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst, und wenn ich das vor Allah beklage, dann hilft das mir. Ja, dann hilft das mir, und das ist nicht etwas, was meine Kummer noch vergrößert. Ja, und er hat ja diese Hoffnung, und deswegen schickt er sie auch wieder los. Er sagt nicht, okay, jetzt ist vorbei, nützt alles nichts mehr, bleibt sitzen, fangt alle an zu weinen, sondern nein, er fasst sich auch direkt wieder so und sagt, oh meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder. Also so viel Hoffnung, dass er nicht nur für Benjamin einen Suchtrupp losschickt, sondern nun auch sogar für Yusuf a.s. und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Und jemanden Hoffnung geben kann nur der, der selber noch Hoffnung hat. Jemand, der selbst verzweifelt ist, der kann vielleicht schauspielern, aber wirklich anderen Hoffnung vermitteln, wird er nicht können.